Nicht möglich. Hätte niemand für möglich gehalten, dass das überhaupt möglich ist. Aber mit geballter Staatsmacht hat auch das nichts genützt. Seit Thatcher hat zeitgleich, es war ja alles Mitte der 80er Jahre, die Gewerkschaften in die Knie gezwungen und politisch die Öffnung der Finanzmärkte durchgesetzt. Also noch vor den USA. Das ist ausgegangen von der City of London. Clinton hat sich dann später drangehängt, Ende der 90er Jahre. Und mit dieser Deregulierung ist ja unendlich viel verbunden. Das heißt, die Trennung von Investmentbanken und normalen Geschäftsbanken ist aufgehoben worden. Es sind die Derivate zugelassen worden, all solche Dinge. Zeitgleich ist in genau denselben Ländern eine Politik begonnen worden, die die Reichen extrem begünstigt. Ich mache das jetzt am Beispiel der USA, weil es da verlässliche Zahlen gibt und sage das dann nochmal für Deutschland. In den USA war es bis zum Amtsantritt von Ronald Reagan 1980 so, dass für die US-Verhältnisse die Einkommen sehr ausgeglichen waren. Und das über einen Zeitraum von 45 bis 80. Das sind über 3 Jahrzehnte. Da kann man sagen, wenn man immer so als Maßstab nimmt, den Anteil der oberen 10% am Volkseinkommen, der bewegte sich immer zwischen 30% und 33%. Wenn man jetzt die Aktiengewinne dazu nimmt, was nicht in allen Statistiken gemacht wird, zwischen 30% und 34%. Also innerhalb von einem so langen Zeitraum sehr geringe Schwankungen und vor allem verglichen mit den Zeiten vor dem Zweiten Weltkrieg eine sehr ausgeglichene Einkommensverteilung. Also wenn man den Maßstab nimmt, zum Beispiel Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre, da entfielen auf die oberen 10% zwischen 45% und 49% des Volkseinkommens. Und so war es halt nur noch in Anführungsstrichen ein Drittel. Das hat sich dann binnen sehr kurzer Zeit geändert durch ein paar politische Maßnahmen der Reagan-Administration. Die hat den Spitzensteuersatz und das dann gleich radikal gesenkt von 70% auf 28%. Also das sind sowas, das kann man sich hier gar nicht vorstellen, aber Reagan hat gesagt, wenn schon, dann schon. Die Grausamkeiten gleich zu Beginn, all das, was Obama nicht gemacht hat, hat Reagan, man muss das nutzen, den Rückenwind. Er hat die Unternehmenssteuersätze gesenkt, er hat die Steuern gesenkt auf Aktien, Dividenden und also querbeet. Das hat dazu geführt, dass schon in den 80ern sich das deutlich auseinanderentwickelt hat. Nach 3,5 Jahrzehnten geringer Schwankungen ist die Schere auseinandergegangen und bis 2006, das sind die letzten Zahlen aus diesen langfristigen Reihenuntersuchungen, die reichen von 1913 bis 2006. 2006 hatte man dann den bisherigen Höhepunkt des Jahres 1929 übertroffen. 2006 war der Anteil der oberen 10% gestiegen auf 49,6%. Das ist etwas mehr als 1929. Die Parallelen liegen auf der Hand. 1929, auch unmittelbar vor der Finanzkrise, 2006 dasselbe. Wenn man jetzt genauer hinguckt, und das ist politisch wichtig, ich mache das hinterher für Deutschland auch nochmal, diese oberen 10%, da sind viele Berufe bei, die sich selber nie als reich empfinden würden und ernsthaft auch nicht sind. Also jetzt, das sind, was weiß ich, also im deutschen Beispiel, das wären Studienratsehepaar. Oder er Richter, sie Lehrerin. Oder ein niedergelassener Allgemeinmediziner. Die liegen alle in den oberen 10%. Also selbst ich, als meine Frau hat den Job verloren und ich verdiene alleine, ich liege da immer noch in den oberen 10%. Das Problem dabei ist, dass immer so argumentiert wird, also wenn ich in Fernsehsendungen bin, kommt automatisch das Argument, dass für einen Alleinverdiener die oberen 10% ja schon bei 51.000 Euro netto anfangen. Und das hat den Sinn, also wenn Lambsdorff, mit dem ich da bei Anne Will gesessen habe, darauf hinweist, dann will er damit natürlich signalisieren, Freunde, wenn die Steuern steigen, dann sind ganz viele dabei, 51.000 Euro. Man überhört dann gerne, dass das für Alleinverdiener ist, und 51.000 Euro und dann schon bei den oberen 10%. Das erscheint irgendwie gar nicht so viel. Wenn man sich die FAZ durchliest und viele dieser Zeitungen, das Argument ist immer dasselbe, das sind gar nicht die Reichen, sondern das sind eigentlich Menschen wie du und ich. Und deswegen ist es wichtig, ein paar Sachen richtig zu stellen. Ich mache das jetzt erstmal am Beispiel der USA. Wenn man sich anguckt über diesen Zeitraum 1980 bis 2006, also ein Vierteljahrhundert, wer hat wirklich gewonnen? So kann man feststellen, innerhalb der oberen 10% gibt es dramatische Unterschiede. Ich nehme jetzt mal die oberen 10%, also von 90 bis 100, die Dezentile, wie man das nennt, ich sage jetzt einfach die Prozente, wenn man von 90 bis 95 nimmt. Also das ist das, was ich immer sage, das obere Ende der Mittelschichten. Die haben in diesem Zeitraum um 30% zugelegt, real. Die von 95 bis 99, das ist so die Upper Middle Class, die haben zugelegt um 50%. Und jetzt komme ich zum oberen Prozent der Upper Class. Die Upper Class hat ihr Einkommen verdreifachen können. Und wenn ich das oberste Promille nehme, die wirklich Reichen, die haben es vervierfachen können. Das heißt, von dem Zuwachs der oberen 10% entfallen 4/5 auf das oberste Prozent. Und das ist der politische Ansatzpunkt, warum das so wichtig ist, dass man sagen kann, man sagt, Mensch, weil die Statistiken meistens nur die oberen 10% enthalten, man muss genauer hingucken und dann stellt man fest, es ist eben nicht das Doppelverdiener-Ehepaar, was weiß ich, er ist Unidozent und sie ist Lehrerin in den USA oder hier die zwei Studienräte. Die haben zwar auch gewonnen, das unterscheidet sich von den anderen 90%, die haben nämlich überhaupt nichts gewonnen. Die sind heute auf dem Stand von Anfang der 70er Jahre. Das Realeinkommen der meisten US-Amerikaner liegt unterhalb dessen, was sie 1973 schon erreicht hatten. Also das ist schon frappierend. Aber nichtsdestotrotz, der Großteil dieser oberen 10%, das ist nun auch nicht üppig, 30% mehr ist besser als gar nichts, aber auf 25 Jahre gerechnet ist das pro Jahr ein gutes Prozent. Eine Verdreifachung oder eine Vervierfachung, das ist richtig eine dramatische Veränderung. Es gibt nur kaum Statistiken, meistens hat man nicht mal die oberen 10, sondern mal gleich die oberen 20%, da wird es noch unklarer. Und wenn man dasselbe jetzt bezieht auf Deutschland, dann stellt man fest, in Deutschland ist die Differenzierung genauso. Gewonnen haben eigentlich nur wirklich wenige. Nun gibt es in Deutschland Zahlen, die nicht so schön in so einer langen Zahlenreihe sind. Ich habe aber Gott sei Dank jetzt ganz aktuelle Zahlen vom DIW, die haben nämlich endlich mal eine vernünftige Vermögensstatistik erhoben. Bisher war es in Deutschland so, die Zahlen, die wahrscheinlich hier jeder kennt, der sich dafür interessiert, heißt so, die oberen 10% haben 60% des Vermögens. Das hört sich schon viel an, ist ja auch viel. Wenn man sich anguckt, auf welcher Basis diese Untersuchung läuft, das ist so eine Bevölkerungsumfrage, genannt SOEP. Und die DIW, die werten das aus. Die haben nun festgestellt, der am meisten verdient in dieser Bevölkerungsumfrage, am meisten Vermögen hat, hat nicht mal 50 Millionen. Und man weiß ja nun, es gibt in Deutschland Milliardäre eine ganze Reihe. Also haben sie in einer ganz neuen Untersuchung, die im Sommer erschienen ist, auf Basis dieser Veröffentlichung aus dem Manager-Magazin, die 300 reichsten Deutschen, haben sie die einfach mit reingenommen und haben damit statistischen Verfahren was hochgerechnet. Das verändert bei den oberen 10% nicht sehr viel. Die haben jetzt nicht 60% des Vermögens, sondern 66%. Kann man sagen, okay, aber das ist jetzt nichts Dramatisches. Was sie dadurch aber konnten, sie konnten die oberen 10% differenzieren. Und da wird es genauso wie in den USA erst wirklich spannend. Innerhalb der oberen 10% zeigen sich enorme Unterschiede. Und ich mache das an zwei Gruppen klar. Das oberste Promille hat einen Anteil von 22,5%. Das ist mehr als die von 90 bis 97,5. Die haben nämlich nur 21,9. Das heißt, das oberste Promille, wenn man die obersten 10% nimmt, hat mehr als die unteren 3/4 von diesen 10%. Das oberste Prozent alleine bringt es auf 35,7% des Vermögens. Das ist deswegen wichtig für öffentliche Diskussionen. Weil hier immer aus den USA der Prozentsatz genannt wird, das oberste Prozent US-Amerikaner hat 40% des Vermögens in den USA. Und dann atmet jeder Journalist tief durch und sagt, oh, wie ungerecht ist das dort. Und dann kommt die alte Zahl, die irgendwann mal erhoben worden ist, in Deutschland ist es nur 23%. Dann atmet man und sagt, Gott sei Dank, das ist ja in den USA fast doppelt so schlimm. Wenn man jetzt sagt, in den USA sind es 40 und bei uns sind es 35,7, dann sieht man, der Unterschied ist nicht besonders gravierend. Deswegen, das ist aber eben bis zu dem Zeitpunkt hatte ich auch nichts Besseres. Das heißt, ich habe auch in Fernsehsendungen immer mit diesen alten Zahlen argumentiert, war unglücklich, weil ich wusste, dass das so nicht ist. Aber mit solchen Zahlen kriegt man eine Differenzierung rein, weil in dem Augenblick, wo über Steuererhöhungen debattiert wird, was wir ja im Sommer hatten, und jeder zweiten Talkshow das Thema, die Reichen wollen Steuern zahlen, drin war, da muss man sagen, okay, Freunde, dann müssen wir gucken, wer sind die Reichen. Und wie viel haben die wirklich? Und dann kommt man zum Kern des Problems. Denn einer der wenigen, also erstmal, ich habe so eine Kampagne schon mal mitgemacht, das hat der Stern damals initiiert, ist 2 Jahre her, hat öffentlich kaum Resonanz gefunden. Jetzt hat man es nochmal gemacht. Unter den Reichen gibt es ganz, ganz wenige, die das wirklich ernst meinen. Also die einzigen zwei, die ich ernsthaft kenne, sind der Reda Krämer aus Hamburg und der Prost von Liquimolli. Der meint das wirklich ernst. Ich nehme jetzt mal die andere, also Michael Otto. Michael Otto war in der Zeit groß drin, einer von vieren, hat erklärt, ich bin bereit, höhere Steuern zu zahlen und hat das gleich eingeschränkt. Er will höhere Einkommensteuern zahlen, dafür will aber endgültig die Vermögensteuer vom Tisch haben. Dann sage ich, für ihn mit über 4 Milliarden Vermögen ist die Vermögensteuer das mit Sicherheit sehr viel bedrohlichere als die Einkommensteuer. Und das ist auch bei Warren Buffett der Trick. Warren Buffett wird ja jetzt dargestellt, ich begrüße das sehr, dass er das gemacht hat, ist gar keine Frage, aber Warren Buffett wird jetzt so als der, der endlich ehrlich Steuern zahlen will. Wenn man sich das genauer anguckt bei Warren Buffett, er zahlt 17% und er will mehr zahlen, über 40%. Wenn man seine 17% hochrechnet, kommt man auf ein Jahreseinkommen von knapp 50 Millionen US-Dollar. Hört sich unglaublich viel an, sagen die meisten, boah, und der zahlt jetzt nur 6 Millionen, nee, 6,5 Millionen und der will endlich mal ordentlich zahlen, dann zahlt er 20. Das ist nobler Charakter. Ich sage, der hat ein Vermögen von über 50 Milliarden. Er gilt als einer der gewieftesten Anleger der Welt. Wenn die Zahlen stimmen, hat der eine Rendite auf sein Vermögen erzielt von knapp 1 Promille. Irgendwas stimmt da nicht. Also die Schlussfolgerung ist ganz einfach. Der hat, bevor er sein Einkommen angegeben hat, sämtliche Steuerschlupflöcher genutzt, die es in den USA gibt, wo du Vermögen verschieben kannst, Einkommen aus Unternehmen, je nachdem, wo du es anmeldest und so weiter und so fort. Das heißt, auch bei dem ist das mit Vorsicht zu genießen. Trotzdem gehört er zu den wenigen, die zumindest höhere Einkommensteuer zahlen wollen. Das sind ja auch nicht viele. Die Normalreaktion ist, ich beobachte das immer, weil ich ja mit dem Thema viel zu tun habe, wenn man sich die Zeitungen so anguckt, es gibt dann so eine Handvoll, die sagen, ja, mit allen Einschränkungen, also die eine Einschränkung ist nicht Vermögen, die andere ist typisch Müller-Westernhagen. Ehemals, heute wird man, hätte man gesagt, so was Bankähnliches, damals hieß das noch anders, aber er hat sich ja gebärdet als ganz wilder Kerl, ist alles vorbei, jetzt ist er wohlhabend. Er würde schon höhere Steuern zahlen, würde dann aber gerne bestimmen, was damit gemacht wird. Also Schuldenabbau und Ähnliches und nicht irgendwie Sozialstaat. Sowas können wir uns nicht leisten. Also im Grunde Staatsausgabenpolitik nach dem Gusto der da oben. Das ist ein kleiner Prozentsatz. Die Masse reagiert so, wie man das in vielen Zeitungen lesen kann, vor allem Unternehmer, bloß nicht. Wir haben jetzt gerade die Erbschaftssteuer für uns praktisch auf null runtergefahren. Das ist so. Wenn man sich die Erbschaftssteuerregelung in den letzten paar Jahren anguckt, die haben für Unternehmenserben inzwischen eine Regelung geschaffen, wo man, wenn man nicht völlig blöde ist, mit null und Erbschaftssteuer rauskommt. Und das betrifft eben nicht den kleinen Mittelständler. Mit dem wird immer argumentiert, der wäre früher schon mit null rausgekommen. Der hätte da strecken müssen auf 10 Jahre, gab es alles schon. Also es gab Bundestagsanfragen, wer denn jetzt darunter gelitten hat. Die FDP hat niemanden nennen können und das Bundesfinanzministerium auch niemanden. Wer wirklich davon profitiert, wenn ich jetzt hier Hessen nehme, die Familie Braun, die Familie Herreus, alles Milliardenvermögen, die da weitergegeben werden, ohne irgendeinen Euro Steuern. Das heißt, da muss man dran und dafür muss man politisch klar machen. Das trifft eben nicht den Handwerker mit 10 Beschäftigten, sondern es trifft die, die wirklich reich sind. Und das ist so schwer durchzusetzen in den Köpfen der Leute. Und das, deswegen, die machen das ja auch sehr geschickt. Die verweisen immer darauf, dass das so viele sind. So haben sie die Erbschaftssteuer in Deutschland immer bei vielen normalen Bürgern als etwas dargestellt, was jeden treffen kann. Ich habe mal gesessen, das ist schon lange her, als Christiansen noch gab, bei Christiansen. Da ging es um Erbschaftssteuer. Und dann habe ich erklärt, wenn man Erbschaftssteuer sich nüchtern betrachtet, bei den damaligen Freibeträgen, die unteren 90% der Bevölkerung sind, soweit es Kinder und Ehepartner betrifft, nicht betroffen. Also es ist jetzt nicht, wenn die Tante irgendwem was vererbt, okay, aber die anderen sind überhaupt nicht betroffen. Und ich habe das gemerkt damals bei meinem Friseur, das war so mein Korrektiv, der hat 2 kleine Friseurläden und der hat vorher geschworen, dass die Erbschaftssteuer ihn ganz fürchterlich beutelt. Und als er mich dann gesehen hat, der war gar ganz stolz, weil er mich vorher dann frisiert hatte, hat er sich das Alter durchgerechnet und hat festgestellt, ihn betrifft das überhaupt gar nicht. Das heißt, wenn man politisch auf so einer Ebene was erreichen will, muss man auch klar machen, dass viele von denen, die glauben, sie sind betroffen. Und das sind eben Schichten, die in der Bevölkerung mehr Einfluss haben als der Hartz-IV-Empfänger. Dass die oder dass denen das Gefühl vermittelt wird, sie hängen alle mit drin. Weil irgendwie sind sie ja doch alle wohlhabend oder reich. Und dass das nach den Zahlen einfach nicht stimmt. Das ist der erste Punkt, wo ich immer großen Wert drauf lege, dass das in die Köpfe reinkommt, weil es politisch es einfacher macht, über Steuern zu diskutieren. Und es ist schwer, das in die Köpfe reinzukriegen. Also diese Untersuchung vom DIW finden Sie nirgendwo. Ich habe es mit Mühe und Not im Tagesspiegel mal untergebracht und in einem Interview in Tagesthemen um den Preis, also Tagesthemen oder Tagesschau war ich ja, das ging hier um Occupy und so. Da hatte ich gesagt, okay, ich krieg dann 6 Takes. 6 Takes heißt, du hast 6 mal 20 Sekunden und 2 oder 1 davon wählen sie aus. Und ich wusste, okay, was die gerne haben wollten, das war meine Einschätzung, ob die hier eine Chance haben. Das war dann auch in der Tagesschau. Da habe ich gesagt, sie haben vielleicht eine Chance, weil der Unmut so weit verbreitet ist. Und das, was ich unbedingt reinhaben wollte, da habe ich gesagt, ich mache das nur, wenn das wenigstens in die Tagesthemen kommt. Das war das mit dem Vermögensverteilung. Da, in 20 Sekunden muss ich aber sehr schnell sprechen. Also hinterher Leute, die das gehört haben, haben gesagt, kannst du nicht langsamer sprechen? Da habe ich gesagt, dann kriege ich es nicht rein in 20 Sekunden. Dann schneiden sie mir die Hälfte weg. So weiß ich, das ist ein kompletter Take. Und die versprechen mir, der kommt rein, dann können sie nichts mehr dran machen. Weil ich habe zwischen 18 und 22 Sekunden, das habe ich inzwischen raus. Ich weiß, die müssen nichts schneiden. Wenn ich das länger mache und dann muss ich langsamer sprechen, dann sagen die, okay, war jetzt 35 Sekunden. Sie wissen ja, wir haben nur knapp 20. Tut uns fürchterlich leid. Aber der Teil musste leider entfallen und dann weiß ich, welcher Teil entfällt. So ist das halt in diesem Scheißgeschäft da. Das ist unglaublich schwer reinzukriegen. Ich glaube, es ist wichtig, aber diese Ergebnisse stehen nirgendwo. Das ist bei anderen Sachen genauso. Es gibt manchmal wunderbare Untersuchungen, nur keiner nimmt sie auf. Die Journalisten, wie was noch nie gehört. Das Zweite ist, und das mache ich dann kürzer, das ist so mein eigentliches Forschungsgebiet, Eliten. Das hat was zu tun mit der Struktur der Eliten. Und ich beschränke mich jetzt mal auf die politische. Die Wirtschaftselite ist immer relativ gleich. In all diesen Ländern, da findet man in der Regel an den Spitzen der Unternehmen Leute, die aus den oberen 3-4% der Bevölkerung kommen. Und das ist schon seit Jahrzehnten so. Die politische Elite, da gibt es gravierende Veränderungen. Und ich mache das am Beispiel der USA. Ich habe ja geschildert, USA gibt es, wenn man das grafisch darstellen wollte, 1945 bis 1980 Einkommensverteilung, eine Linie, die kaum schwankt und dann geht es zack so auseinander. Wenn man sich jetzt anguckt, die Regierung in den USA, ist es genau dasselbe. Bis 1980 gab es in allen Regierungen, ob konservativ oder demokratisch, also unter Eisenhower, unter Kennedy, unter Ford, es war völlig egal, auch unter Nixon, eine Verteilung, die so aussah, in den Kernministerien, also Inneres, Verteidigung, Wirtschaft, Finanzen und so, kamen 60% der Minister plus Präsident und Vizepräsident aus der breiten Bevölkerung, also Farmerkinder, Arbeiterkinder, sonst was. Und knapp 40% kamen aus Upper- oder Upper-Middle-Class. Also die Eltern waren Professoren, große Unternehmer, Banker und ähnliches. Mit dem Amtsantritt von Reagan hat sich das sofort verändert. Unter Reagan war das Verhältnis schon knapp 4/5 Upper- und Upper-Middle-Class zu einem guten 1/5 Normalbevölkerung. Unter Bush Senior war es dann 90-10. Und in dem Zeitraum sind alle diese Gesetze durchgepeitscht worden. Das heißt, diejenigen, die da politisch an den Schaltstellen saßen, haben Politik gemacht im Interesse ihrer eigenen Klasse. Das ist jetzt nicht so simpel, dass die sagen, okay, wir sind jetzt die Bösen und jetzt rupfen wir die unten mal, sondern das verläuft nach dem Muster, sie glauben, dass das, was sie machen, gut ist fürs Land. Das ist genauso, wenn man hier in die Bankentürme geht. Die meisten Banker, die da oben sitzen, empfinden sich ja nicht als Schufte, sondern die verkehren nur mit Leuten, die genauso denken wie sie. Und das bestätigt. Sagt, das ist halt so, was willst du machen? Wenn du es nicht machst, macht es ein anderer. Und es ist eigentlich, diese ganzen Derivate sind wichtig, damit die Volkswirtschaft damit sie beschleunigt und all sowas. Und das ist in der Politik dasselbe. Wenn Sie mit einem deutschen Unternehmer über Erbschaftssteuer diskutieren, dem Sie ansonsten problemlos über alles Mögliche diskutieren können, bei der Erbschaftssteuer ist die Diskussion zu Ende. Da können, also ich habe das mal erlebt auf dem Arbeitgebertag in Berlin, Podium Bildung. Saß ich da mit dem Vize vom BDI, mit dem damaligen Hamburger Bildungssenator und jetzt hier im CAE-Chef Träger und so. Und die haben dann, haben wir diskutiert, was in der Bildung im Argen liegt. Und da waren wir uns alle einig. Und unten saßen 200 Unternehmer und die fanden das auch, da muss ich was tun. Und dann war ich des Konsenses irgendwann überdrüssig, weil ich ja wusste, in der Wirklichkeit argumentiere ich in der Regel gegen die Leute. Und dann habe ich gesagt, okay, das wollen wir festhalten. Wir sind alle dafür, dass das, mit der, das und das in der Bildung verändert wird. Jetzt werden Sie auch einsehen, das kostet Geld. Umsonst ist das nicht zu haben. Und dann würde ich sagen, da, wo Geld am einfachsten zu holen ist und nach Ansicht der meisten Menschen auch am gerechtesten, das ist bei Erbschaften. Denn niemand wird ernsthaft sagen, dass die, die erben, etwas dafür geleistet haben. Egal wie man sonst mit der Leistungsgesellschaft, aber an dem Punkt sind selbst Journalisten oder irgendwelche Profs, die ansonsten auf die Leistungsgesellschaft spüren, da sagen sie, okay, das ist mit Leistung. Also lass uns doch bei der Erbschaftssteuer die Sätze erhöhen. Ruppzupp war die Zustimmung von 90% der Versammelten vorbei. Wenn es um eine Entscheidung geht zwischen Erbschaftssteuer und Bildung, dann ist die Erbschaftssteuer doch wichtiger. Da geht es direkt ans Geld. Das heißt, man muss darauf achten, dass in den Kreisen so gedacht wird. Und wir haben diese Entwicklung wirklich gehabt, nach Antritt von Reagan hat es nie wieder bis Obama ein Kabinett gegeben, wo die Mehrheit nicht aus Upper und Upper Middle Class stammte, aus den oberen 5% der Bevölkerung. Und die Politik sah mit Schwankungen, also bei Reagan und George Bush Senior besonders extrem, bei Clinton damit ein bisschen gemäßigt, die sah dann so ähnlich aus. Und in Deutschland haben wir ein ähnliches Phänomen. Wir haben die schlimmsten Beschlüsse in Deutschland nach der Jahrtausendwende. Und das war der Zeitpunkt, wo in Deutschland die Kernministerien mehrheitlich in bürgerliche Hand übergegangen sind. Die Kernministerien, also vor allem Finanzen, Wirtschaft, Innen und so, Justiz, die sind seither immer mehrheitlich besetzt von Personen, die aus Bürger- oder Großbürgertum stammen. Das war traditionell in Deutschland nie der Fall. Wir haben traditionell bis Ende Kohl-Ära noch das erste Jahr von Schröder, haben wir immer Kabinette gehabt, die zu 2/3 aus der Normalbevölkerung stammten. Keine Kinder von ungelernten Arbeitern, die gab es nie, aber Arbeiterkinder gab es regelmäßig, Angestellten, Beamte, kleine Selbstständige und Ähnliches. Danach hat sich das gravierend verändert und ist bis heute so mit Schwankungen geblieben. Und wenn man sich die Kernministerien anguckt und die Verantwortlichen, also nachdem Lafontaine raus war aus dem Finanzministerium, ist Hans Eichel dahin gekommen, Architektensohn. Steinbrück, Architektensohn. Schäuble, Steuerberaterskind. Die anderen Ministerien genau dieselbe. Und die denken in dieser Logik. Wenn man sich Steinbrück heute anhört, er wird ja aufgebaut als Hoffnungsträger und so. Es gibt nichts, wo er sich substanziell von dem absetzt, was er selber gemacht hat. Und das kann man auf der Staatssekretärsebene und so weiter durchdeklinieren. Das heißt, das Denken ist dasselbe geblieben bei den handelnden Personen. Das gilt jetzt auch für die ehemaligen Staatssekretäre, die jetzt an der Spitze der Bundesbank und in der EZB sitzen. Und die Herkunft ist bei fast allen identisch bürgerlich oder in manchen Fällen großbürgerlich. Das heißt, auch ihr Umfeld denkt so, was diese Position bestärkt. Also Steinbrück ist nicht so drauf, nur alleine, weil er halt ein strammer, konservativer SPDler ist, sondern die Leute, mit denen er normalerweise zu tun hat, das ist ja nicht der Ortsverein Castrop-Rauxel, sondern wenn er Vorträge hält, dann hält er die in entsprechenden Ambiente. Und das ist seine Bezugsgruppe, sage ich jetzt mal so. Und seine Herkunft ist so. Und der glaubt auch heute noch, dass das im Kern richtige Schritte war. Man hat es vielleicht etwas übertrieben, aber eigentlich war das ja okay. Und diesen Zusammenhang muss man auch aufzeigen, weil er symbolisiert, wie stark sich die politische Elite in den letzten gut 10 Jahren in Deutschland der wirtschaftlichen angenähert hat und wie sie sich entfernt hat vom Rest der Bevölkerung. Nun will ich jetzt nicht verteidigen Helmut Kohl oder was davor war. Trotzdem muss man feststellen, es gab Unterschiede was Kernfragen der Politik anging, das Verhältnis zur Wirtschaft. Kohl hätte bestimmte Dinge nicht gemacht, die Schröder problemlos gemacht hat mit seiner Ostsee-Pipeline und all solche Dinge. Auch die davor, die, also Willy Brandt und was weiß ich, das ist angefangen nach diesem Wechsel, aber, muss man ehrlicherweise sagen, unter dem Arbeiterkind Gerhard Schröder. Also das ist keine Garantie. Was ich nur behaupte ist, wenn das Kernkabinett und auch das gesamte Kabinett geprägt sind durch eine bestimmte soziale Zusammensetzung, dann prägt das die Politik. Das kann man statistisch in den USA wie hier sehen und da muss man gucken, wie die Mechanismen laufen. Das letzte Beispiel dafür, und da mache ich damit Schluss, in Großbritannien. Als die neue Regierung gewählt worden ist, habe ich damals gesagt, ich wette, egal welchen Betrag darauf, die werden einen sozialen Kahlschlag durchführen. Das könnt ihr euch noch gar nicht vorstellen, weil diese britische Regierung ist von einer Exklusivität, das hat es in Großbritannien seit Anfang der 60er nicht mehr gegeben. Im Unterschied zu damals, damals gab es aber extrem starke Gewerkschaften als Gegengewicht, die gibt es nicht mehr. Die können heute durchregieren und das machen sie. Also das sind Adelskinder, Bankierskinder, alle Eton und vergleichbare Public Schools, Winchester, die kosten alle 25.000, 26.000 Pfund im Jahr, sind hochexklusiv und danach Oxford und Cambridge. Das heißt, das ist so ein exklusiver Haufen, der da sitzt und den interessiert doch gar nicht, dass die Studiengebühren jetzt von 3.000 auf 9.000 Pfund erhöht worden sind. Wenn du 25.000 Pfund an Schulgeld bezahlst für deine Kinder, was sind dann 9.000 Pfund? Das ist irgendwie weit, ja, Peanuts, ja. Und der Rest, wo gekürzt wird, Sozialbereich, also die Jugendunruhen im Frühjahr, es ist ganz klar, wenn du die Jugendzentren dicht machst, wenn du die Jugendbetreuer, all das kurz und klein haust, ja gut, die Leute agieren da nicht politisch, sondern die agieren so, wie sie es gewohnt sind. Dann gehen sie halt auf die Straße, machen Rabatz in der Hoffnung, dass das vielleicht ein bisschen was bewirkt. Hat es bisher nicht, weil diese verschiedenen Sachen, die Studis und die Riots, das ist alles nicht zusammengekommen. Und so machen die halt weiter einfach knüppelharte Politik. Aber das hat auch, nicht nur, aber das hat auch ganz wesentlich mit der sozialen Zusammensetzung dieser Regierung zu tun. So, jetzt habe ich die halbe Stunde gut eingehalten. Okay. Ich hoffe, dass genug Informationen drin waren. Ja. Ja. Okay, wenn noch Frage, ja. Ich hätte eine Anfrage. Ja. Also es geht nicht nur um die Finanzmarkttransaktionssteuer, sondern wenn man wirklich fundamental was machen müsste, müsste man diesen Sektor über verschiedene Schritte radikal entschleunigen. Und all diese Dinge finde ich in keinem öffentlichen Diskurs und ich frage mich, warum ist das? Ja, es ist sehr schwer. Also ich bin nun wirklich relativ viel da drin. Also es ist eine Ausnahme, dass man als Linker relativ häufig, also was weiß ich, Jack von über Maischberger, Will, Plassberg, ich habe, glaube ich, in den letzten 10 Monaten, bis auf eine, die ich absagen musste, alle durchgehabt. Das Problem ist, man hat dann ungefähr 10 Minuten. Und dann muss man überlegen, was kriegt man in die 10 Minuten rein, dass diese 3 bis 5 Millionen Zuschauer, dass da irgendwas hängen bleibt. Wenn das zu komplex wird, bleibt das nicht hängen. Also muss man irgendwelche Zahlen haben, wo die sagen, wow, so ein Aha-Effekt. Oder irgendwelche Beispiele. Also irgendwas, was hängen bleibt, weil das ist immer klar, man hat eine Minderheitsposition und man argumentiert in der Regel gegen mehrere andere. Das ist das erste Problem. Das zweite, Deutschland ist die Situation etwas anders. Das ist ein Vor- wie ein Nachteil. Also wir haben in Deutschland einen Finanzsektor, der ist bei weitem nicht so gewichtig für die Gesamtwirtschaft, wie das in Großbritannien, der USA der Fall ist. Da wird das auch diskutiert inzwischen, aber natürlich in Großbritannien sagen die mal, ohne City of London, da haben wir gar nichts mehr. Ja, ja, das ist in Deutschland anders, das hat einen Nachteil für die öffentliche Diskussion, es hat einen Vorteil für die politische Auseinandersetzung. Also ich habe auch relativ häufig Vorträge in Wirtschaftskreisen. Und es gibt wirklich zunehmend, das habe ich in den letzten 3, 4 Jahren beobachtet, richtige, massive Spannungen zwischen den Finanzleuten und dem Rest. Und das ist politisch nicht ohne Gewicht. Also in der Tagesschau habe ich, als das hier drum ging, welche Chancen das hat, habe ich gesagt, es hat von der Größenordnung, hätte man früher gesagt, ein paar tausend Leute, das kannst du in Deutschland vergessen. Aber A, die Stimmung in der Bevölkerung ist in der ähnlichen Richtung und B, innerhalb der herrschenden Eliten gibt es richtige Spannungen. Also die Wirtschaftsleute, wenn du mit denen diskutierst, nicht nur die Mittelständler, es geht auch rein in große Unternehmen, die sagen, die brocken uns dieselbe Scheiße jetzt schon wieder ein. Und das erhöht die Wahrscheinlichkeit ein bisschen, dass man mit Druck was ändern kann. Ohne Druck geht gar nichts, aber der Druck muss da nicht so groß sein. Wenn die oben einig sind, ist das unglaublich schwer. In dieser Frage sind sie sich einig, das ist aber für Deutschland spezifisch, weil bis vor ein paar Jahren hieß es weltweit Deutschland abgehängt, viel zu großer Industrieanteil. Jetzt sagen sie alle, jo, das ist die Grundlage des Erfolgs, das eine wie das andere ist, aber es spielt keine Rolle. Aber deswegen wird das hier nicht so heftig diskutiert. Was hier schlimm ist, und das ist schlimmer als in den USA, ist diese Monokultur in den Wirtschaftswissenschaften. Es gibt hier kaum noch abweichende Meinungen, wobei es manchmal eine Überraschung gibt. Also als ich gestern die Wirtschaftsweisen gesehen habe, ja, dass Bofinger sich mal durchgesetzt hat und die anderen ihm gefolgt sind, ist eine Rarität. Das zeigt aber, dass auch da was bröckelt. Aber wir haben trotzdem diese vollkommen durchmathematisierte Volkswirtschaftslehre, die hat sich in Deutschland in den letzten 20 Jahren so flächenartig durchgesetzt. Ich erlebe das bei uns an der TU. Wir hatten früher zumindest so ein paar Volkswirte, die noch mit dem realen Leben was zu tun hat. Bei jeder Neubesetzung, sage ich eben, ist angewandte Mathematik. Was anderes ist das nicht. Die rechnen ihre Modelle durch. Und okay, das kannst du aber in den Medien, wie willst du das diskutieren? Du kannst dann spektakulär sagen, wenn die mal wieder sich auf die Fresse gelegt haben, aber das ist so abstrakt. Da kannst du nicht anschaulich drüber diskutieren. Das macht das so schwer. Das müssten die Ökonomen selber in ihrer eigenen Zunft machen. Aber wer das anzettelt in der eigenen Zunft, du hast ja kaum noch Karriereaussichten. Wenn du ein Diplom machst in VWL und hast eine abweichende Position, dann kriegst du fast nichts mehr. Das ist der Scheiß da dran. Aber man muss eben sagen, Deutschland ist in einer anderen Situation als die USA und Großbritannien. Das muss man auch immer im Hinterkopf haben, weil wir immer noch einen sehr starken industriellen Sektor haben. Das ist dann ja auch, wenn man ein linker Ökonom ist, sage ich einfach mal, dann kommt man ja auch nicht jetzt in die Sendung, im Fernsehen. Und sehen Sie da die Rolle der Medien? Also es wird ja generell viel über die fehlenden kritischen Journalismus geredet. Woran liegt das? Liegt es nur daran, dass das Geld fehlt? Oder wenn Sie sagen, Sie wissen genau, was die Tagesthemen nehmen und was nicht, Sie können das vorberechnen? Also, ja, das kann man. Also man muss einfach sagen, wenn man sich die Medienlandschaft anguckt, ist es richtig, die haben einen enormen Druck. Aber das gilt nicht für alle gleichermaßen. Also wie gesagt, ich habe pro Jahr, schätze ich mal, 200 bis 250 Zeitschriften, Radio, Fernsehen zusammengenommen. Und die Zyklen werden immer kürzer, man hat immer häufiger Moderatoren, die gar nicht wissen, was man vorher irgendwie verabredet hat. Und die stellen irgendwelche Fragen und dann muss er halt damit klarkommen. Das ist das eine Problem. Das zweite ist, wir haben unter den Journalisten über mehr als ein Jahrzehnt auch den Glauben an die Wunderwelt der Marktwirtschaft gehabt. Also die, nicht nur die Wirtschaftsredaktion, sondern wenn man sich die Zeit anguckt, die Süddeutsche. Es war ja eine Weile so bis zur ersten Finanzkrise, dass dieses Denken quer durch alle Redaktionen gewandert ist. Es gab ja kaum noch jemanden, also wenn man sich die Süddeutsche anguckt, die Chefs der Wirtschaftsredaktion waren nicht stark und Herbert Prantl durfte auch noch mal. Das hat sich ein bisschen verändert in den letzten 3-4 Jahren. Also das Gewicht einfach in der Wirtschaftsredaktion. Der Nachfolger ist nicht besser als der Vorgänger, aber Herbert Prantl mit einer, ich sag mal, soliden sozialdemokratischen Position darf jetzt häufiger und wird auch häufiger gehört. Wenn man sich Fernsehen, also Radio ist so eine Welt für sich, da geht noch vieles, aber auf den Wellen, die nicht so viel gehört werden, also was weiß ich, wenn ich eine halbe Stunde kriege als einzelner Gesprächspartner auf WDR 3 oder WDR 5, dann ist das zwar schön, aber die Resonanz hält sich doch in Grenzen. Das ist nicht zu vergleichen, wenn man in einer großen Talkshow im Fernsehen ist. Und die laden aus meiner Sicht nach ein paar Grundprinzipien ein. Das erste ist, derjenige, den sie einladen, sollte einen gewissen Bekanntheitsgrad haben. Da ist erstmal gar nicht die Position alleine entscheidend, sondern, also wie gesagt, Illner, die haben bei mir angefragt und ich konnte nicht, weil ich in Spanien war, mit Flieger war nichts zu machen. Dann haben sie an meiner Stelle Michael Hüter vom Institut der Deutschen Wirtschaft genommen. Das Einzige, was uns gemein ist, dass wir bekannt sind. Ansonsten ist das wie schwarz und weiß. Das zeigt aber, dass Illner nicht gesucht hat, einen mit einer kritischen Position, sondern sie hat einen gesucht, den sie als Experten aufbieten kann. Und da war es sogar akzeptabel, dass der Experte im politischen Spektrum als Linker und Marxist und was weiß ich läuft. Das ist dann manchmal egal. Hauptsache, man kriegt einen Experten rein, der bekannt ist. Das zweite Muster ist, man nimmt einen Kritiker rein, also als Konzept der Sendung. Ja, pluralistisch. Das gilt nicht nur fürs Fernsehen. Ich habe unendlich viele Podiumsdiskussionen zu Studiengebühren und Bachelor-Master gehabt und das war immer dasselbe Muster. Es gab dann 3 oder 4 Befürworter aus den Unileitungen und es gab eben eine Gegenstimme. So eine Studie zu setzen. Ja, das ist halt einfach so, darf man sich auch nicht darüber beschweren. Wenn man dann anfängt zu quengeln, darfst du gar nicht. Du musst ganz ruhig bleiben. Dein Argument musst du bringen und musst sagen, okay, die haben 3-mal so viel Zeit oder 4-mal so viel Zeit, ist scheiße, aber was willst du machen? Hauptsache, du hast überhaupt eine Chance. Aber das sind so Muster und wenn du dann mal drin bist, kommst du relativ regelmäßig. Das ist also auf Ökonomieseite Hickel. Hickel kann regelmäßig was sagen. Aber er ist auch der Einzige. Bitte? Wer ist jetzt noch Hickel? Hickel ist ein Ökonom aus Bremen, also der dürfte jetzt so 67 sein, Memorandumgruppe. Und wenn überhaupt ein linker Ökonom oder sagen ein kritischer Ökonom im Fernsehen ist, ist das Hickel. Bitte? Der ist ja kein kritischer Ökonom. Das ist überhaupt kein Ökonom. Das ist einer, der hin und wieder was Richtiges sagt, aber der sagt auch genauso viel Scheiße. Aber der hat einen entscheidenden Vorteil, das ist genauso wie der Herr mit der Fliege. Man kennt ihn. Das ist in Medien fast das oberste Prinzip. Es gibt auch mal wen aus der Normalbevölkerung, aber das Prinzip ist immer möglichst Köpfe, die man kennt. Das ist ein langer Prozess und dann kann man sagen, okay, das ist ja mein Beispiel, ich kann mich jetzt wirklich nicht beklagen. Also ich könnte pro Jahr 250 Vorträge halten und könnte dazu alles andere auch noch machen. Das ist einfach eine Frage von Bekanntheit. Und das muss man ehrlicherweise sagen, das gilt auch auf der Ebene der Unis. Also wenn du einmal irgendwo gewesen bist und das ist gut gelaufen und du hast mit dem Minister dich gut schlagen können, dann wirst du das nächste Mal wieder eingeladen, weil das ist dann zumindest für den anders, weil die Freude des Ministers schlecht aussieht. Und es ist auch da ein Name, der zieht, muss man ehrlicherweise auch zugestehen. Und ich fand das früher auch immer ätzend, aber so läuft das halt und das ist bei Medien extrem. Und es dauert lange, bis man so weit ist. Wenn man dann drin ist, dann muss man ein Stück weit in dem Spiel mitspielen. Das heißt, du weißt, wie viele Minuten du hast und du musst sie dir gnadenlos holen. Also du wirst nicht automatisch drangenommen. Das hängt vom Moderator aus. Also es gibt nette Moderatoren und es gibt welche, wo ich sage, das sind die weniger netten. Aber ich sage jetzt mal Beispiel Plassberg. Hart, aber fair. Das ist so einer von der harten Sorte. Ist ein harter Junge und ich bald das im Griff. Der sagt zack, zack, zack, zack, zack. Und wenn du dann nach der halben Sendung merkst, du bist erst 2-mal dran gewesen. Und du kannst immer ausrechnen vor der Sendung, was dein Anteil ist. Das musst du einfach machen. Du hast 10 oder 12 Minuten, das ist halt so. Dann musst du sagen, okay, jetzt bist du 2-mal dran, also 2,5 Minuten. Jetzt musst du dir die restlichen 8, 9 Minuten holen. Das funktioniert. Das muss man ehrlicherweise sagen. Selbst bei Plassberg, weil die wissen im Hinterkopf auch, wen sie wie häufig drangenommen haben. Und bei Anne Will zum Beispiel, die hat ja so ein neues Prinzip, dass er die Leute so peu à peu reinholt. Und als Lambsdorff und ich reisen gekommen sind, waren von 70 Minuten schon 25 rum. Und da habe ich gesagt, okay, jetzt sind auch 50 Minuten. Wenn du in den 50 Minuten noch was holen willst, dann musst du das ein bisschen forcierter machen. Es geht. Aber du musst mit den Regeln spielen können. Und das ist das Problem, dass du aufpassen musst, dass du relativ schnell in so einem Betrieb verheizt wirst. Also die haben, ich weiß nicht, wer das, es gab ja einen Sprecher, der ganz schnell als Sprecher von Occupy überall auflief. Du musst das so machen, dass die Leute in Erinnerung haben, der ist gut rübergekommen. Ist bescheuert, ist aber so, weil die kriegen immer Resonanz. Leserbriefe, E-Mails, also ein Scheiß. Und untereinander natürlich, jeden nächsten Tag gibt es die Kritik überall, was war gut, was war nicht gut. Und das sind die Maßstäbe. Ist alles völlig bekloppt, aber so ist es halt. Ja, so läuft das Geschäft und man muss froh sein, wenn eine kritische Position auch reinkommt, aber das ist halt so beschränkt. Ich meine, wenn ich überlege, du hast in so einer Talkshow 10 Minuten, dann musst du dir vorher wirklich sehr genau überlegen bei dem Thema, welche Punkte kannst du so reinbringen, dass was hängen bleibt. Und wenn ich das was eben angesprochen worden ist, da muss ich sagen, das meiste davon würde nicht hängen bleiben. Ja. Das muss ich bei einem Vortrag machen oder bei einer Radiosendung. Also es, wenn man eine halbe Stunde hat, geht das, aber nicht. Und geschweige denn, wenn man 20 Sekunden in der Tagesschau hat. Ja. Ja, Diskussion. Ja, eben. Da, ja, ja da, nee, das funktioniert dann auch nicht. Dann wird es ja wieder unverständlich. Wie ist denn das eigentlich, die Leute, die dann in den Talkshows sind, die haben ja eigentlich ein Understatement, wie man zur Elite wird und auf welchen Privatschulen man war und so weiter. Und ich finde es ja auch wichtig, so, würde ich davon ausgehen. Wenn man als kritischer Forscher da reingeht, ich meine, die grinsen dann höchstwahrscheinlich recht fies und denken, naja, irgendwie, wie ist es dann? Nein, nein, das ist so... Das versuche ich ja immer Leuten begreiflich zu machen. Du musst dir als Gegner Respekt verschaffen. Das funktioniert nur. Wenn du, egal auf welcher Ebene, wenn du mit der Bitte-Bitte-Haltung kommst, dann sagen, ja, ja, okay, lass mal. Du musst als Gegner akzeptiert werden. Also die müssen sehen, da ist jemand, der ist nicht so leicht argumentativ und auch medial wegzuputzen. Dann ist das Verhältnis ein anderes. Dann ist das eine ernsthafte Auseinandersetzung. Das heißt nicht, dass die ihre Position ändern. Nö, das meine ich. Aber kommt dann eventuell sowas, ich habe auch hart gearbeitet. Und das kommt immer. Ja, natürlich haben die alle hart gearbeitet. Es stellt mir ein bisschen sonderbar vor, mit Leuten dann im Kreise zu sitzen, die eigentlich genau die Privilegierten sind, die all diese Dinge... Ja, das ist ja eine bunte Mischung. Ich sage ja, das Spektrum ist ja von hier... Ich mache ja vieles umsonst, aber ich kriege auch x-tausend Euro für einen Vortrag. Das hängt immer davon ab, bei wem ich es mache. Trotzdem glaube ich, abgesehen davon, dass manche sinnvoll ist, du hast im Augenblick, das gibt es nicht immer, aber du hast eine beschränkte Möglichkeit, da, wo bei herrschenden Widersprüche aufbrechen, das ein Stück weit zu nutzen. Also, ich habe das eben gesagt, zwischen den Finanzleuten und dem Rest gibt es Ärger, das hat es vor 5 Jahren nicht gegeben. Da gibt es richtig Ärger. Und da kann man ein Stück weit, also es ist jetzt nicht das Hauptfeld, aber da kann man ein Stück weit eben zu beitragen, dass der Ärger größer wird, indem man das argumentativ unterfüttert und nicht sagt, so sind die Märkte halt. Aber klar, das geht an dem Punkt, wenn ich mit denselben Leuten anfange, über Erbschaftssteuer zu diskutieren, ist Ende der Debatte. Da braucht man sich auch keine Illusionen machen. Das sind keine, die jetzt sympathisieren politisch mit dem, was ich meine, sondern in einem Punkt gibt es hin und wieder eine Übereinstimmung. Da muss man, ich brauche dann auch nicht hinterher, wenn so eine Talkshow zu Ende ist, beim Smalltalk, dann kannst du dir überlegen, mit wem lohnt sich das und mit wem wechselst du 2 Sätze, weil du weißt, das ist eh für die Katz. Man muss die eigene Position nüchtern einschätzen. Nur weil man immer eingeladen wird, heißt das ja nichts. Das ist einfach so, man hat einen gewissen Bekanntheitsgrad. Trotzdem, das Argument bei denen wirkt nur in ganz besonderen Fällen, sondern die sagen, oh ja, so wie ich sage, auf Uni-Ebene kommt dann einer von den Präsidenten der Exzellenz-Unis auf mich zu und sagt, Herr Hartmann, ich lese Ihre Sachen immer gern, da sind Argumente drin. Dann sage ich, ja klar, und dann sagst du, gut, dass das nicht wirksam ist, denn ich will ja eine Elite-Uni haben. So ist das halt. Ja. Das ist halt das reale Leben. Und das kann man, da sage ich immer, das kannst du im Kern nur von unten verändern. Wie gesagt, ich mache es seit 67 jetzt. Und wenn sich was geändert hat, war das immer nur, wenn von unten richtig Bewegung da war. Aber das ist auch mit Abstand das Schwerste. Und es gibt in den letzten, sagen wir mal, 20 Jahren nur einen Erfolg hier in Hessen. Das waren die Studiengebühren. Ja, muss man ehrlicherweise sagen, wenn 2006 jemand gesagt hätte, die Studiengebühren in Deutschland werden Land für Land abgeschafft, da hätte selbst ich gesagt, es wäre schön, aber das glaube ich nicht. Ich bin bundesweit rum und habe dagegen argumentiert und trotzdem habe ich gesagt, okay, das normale Muster ist immer dasselbe. Einzelne Unis wehren sich. In Baden-Württemberg, Freiburg, die haben erbittert gestreikt, aber es war die einzige Uni im ganzen Land. Und so war das eben überall. Und dann ist es Land für Land durchgesetzt worden. Und dann hat man, und das ist auch wieder eine außerordentlich günstige Situation gewesen in Hessen. Die haben in Hessen den Vorteil gab, die Landesregierung war blöde. Sie hat nämlich, ja, wirklich blöde. Die waren so sicher, dass das alles durchgeht, dass sie gesagt haben, wir nehmen die 500 für normal, Bachelor, aber wir packen schon mal rein, 1500 können genommen werden für Master- und Promotionsstudiengänge. Und das war der entscheidende Fehler. Weil bei 500, ich habe das bei mir beobachtet, bei den Studis, 500 rechnet jeder, geteilt durch 6, na gut, gut 80 Euro, das kriegst du irgendwie hin. Dafür reißt du dir jetzt nicht ein Bein aus, um zu protestieren, sondern da überlegst du eher, wen kannst du noch gewinnen, die Oma vielleicht noch 20er und dann jobst du ein bisschen mehr. 80 Euro pro Monat gehen. 1500 sind 250 Euro pro Monat, geht nicht. Das war der Fehler der Landesregierung. Dazu kam die glückliche Konstellation, die Wahlen standen bevor. Das heißt, du hattest eine Perspektive, zwar nur eine rein parlamentarische, aber es war wenigstens eine. Und du hattest einen Artikel in der Hessischen Landesverfassung. Das hat die Leute motiviert, weil sie gedacht haben, anders als in den anderen Ländern, hier können wir vielleicht was erreichen. Und dann hat die Landesregierung noch einen Fehler gemacht. Sie hat es bei dieser Verfassungsklage unglaublich schwer gemacht, eine Unterschrift zu leisten. Meine Sekretärin musste auf ihrem Dorf dreimal zum Bürgermeister, um eine simple Unterschrift zu leisten. Und da sind die Leute stinkig geworden, haben gesagt, jetzt hast recht. Und jetzt agitieren wir auch bei anderen. Das war eine Ausnahmesituation, muss man einfach sagen, aber sie ist genutzt worden. Das hätte man auch versauen können. Die Studis haben das sehr intelligent gemacht. Und was für mich der Punkt war, wo ich gedacht habe, wir haben vielleicht wirklich eine Chance, die haben in Darmstadt mit 5000 Leuten die Innenstadt lahmgelegt. Leider nur drei Profs dabei, außer mir noch ein Junior-Prof von unserer Uni, der schon keiner mehr ist, und eine Professorin von der evangelischen FH. Bei 300 Profs, die alleine die TU hat. Aber so ist das halt. Aber die Studis haben das blockiert und dann hat es was gegeben, was ich noch nie erlebt habe. Die Autofahrer haben nicht geschimpft. Wir wollen endlich, sondern die haben sich in aller Ruhe die Zettel geben lassen. Da habe ich gesagt, okay, das ist in der Mitte der Bevölkerung angekommen. Das ist nicht das Übliche. Arbeitet endlich, studiert ordentlich und so, verdient Geld und hindert nicht andere Menschen beim Arbeiten, sondern das war ja wirklich von mittags bis spätnachmittags, 6 Uhr, war ja alles dicht in Darmstadt. Und es hat nur drei Versuche gegeben, mit dem Auto da durchzubrechen, waren leider alles drei Frauen, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber die anderen haben wirklich da gestanden und haben Ruhe bewahrt. Und das, und als das in Hessen gekippt war, da habe ich gedacht, jetzt gibt es eine Chance. Und als ich war mir sicher, als Koch, nachdem er die Neuwahl gewonnen hatte, gesagt hat, ich pack das nicht wieder an. Denn wenn es in Deutschland einen Politiker in den letzten 10 Jahren gegeben hat, der genau wusste, mit was er Wahlen gewinnt und verliert, dann war das Roland Koch. Der hat Wahlkämpfe geführt, da war er von dem Thema überhaupt nicht überzeugt. Also der selbst ist kein Ausländerfresser, aber damit war eine Wahl zu gewinnen, dann macht er das gnadenlos. Und wenn Roland Koch beschließt, mit Studiengebühren kann ich Wahlen verlieren, dann heißt das für alle anderen CDUler, Freunde, überlegt euch das sehr genau. Und dann reicht vergleichsweise moderater Widerstand. Also wenn man sich anguckt, was danach passiert ist, waren ja nicht riesige Demos, sondern das Thema ist einfach aktuell geblieben. Und das war für mich ein Beleg dafür, dass du gucken musst, wie die konkrete Kräftesituation ist. Wie das in der Bevölkerung aussieht, stimmungsmäßig im Augenblick bei Finanzkrise, Stimmung absolut gegen die Banker und das geht querbeet. Und wie das bei denen, die wirklich Macht haben, aussieht, ob es da Risse gibt und so. Und dann hast du eine Chance, allerdings muss man sagen, ein bisschen größer könnten die Demos schon sein. Aber trotzdem, sonst würde man sagen, unter normalen Verhältnissen überhaupt keine Chance, so wie das hier ist. Aber so kann man sagen, okay. Und ich habe dann gedacht, dann nutze ich die Tagesschau. Ich weiß, das senden sie auf jeden Fall. Weil das ist mal was Neues, was sie woanders nicht kriegen. Habe ich gedacht, okay, dann sende ich das. Dann wird damit das Signal zumindest gesendet. Das sind nicht irgendwelche, die was völlig Blödsinniges machen, sondern die machen was, was vielleicht mal was verändert. Ist auch ein bisschen was wert. Was war denn der Tagesschau? Ein kurzes Statement von mir am ersten Tag bei der Demo. Ich habe das eben erzählt, ich habe die da gehabt. Und ich hatte 6 Takes, also 6x20 Sekunden, waren für die Tagesthemen da. Haben dann einen in die Tagesschau genommen, das war aber vorher unklar. Und ich wusste, das war der letzte. Also das war der, der mir am wenigsten wichtig war, aber ihnen am wichtigsten. Ich wusste ja immer, wenn die noch eine Frage stellen, dann wusste ich schon, was sie wollten. Und der erste war mir am wichtigsten, da habe ich darauf bestanden, dass der in die Tagesthemen kommt, haben sie auch gemacht. Da haben sie den ersten und den sechsten genommen. Wie lange ungefähr? Bitte? Wie lange diese 20 Sekunden ungefähr? Die 20 jetzt, die sie in die Tagesschau genommen haben, da habe ich gesagt, dass die Occupy-Bewegung diesmal eine Chance hat, weil die Stimmung in der ganzen Bevölkerung ähnlich ist und weil es innerhalb der herrschenden Eliten Widersprüche gibt. Das kann man, also ich habe noch ein paar, irgendwie einen halben Satz dazu, aber das war der Kern der Aussage. Und der andere Satz, das war eben der mit der Vermögensverteilung in Deutschland, dass das oberste Prozent hier auch 35,7%, fast genauso viel wie in den USA hat. Das war in der Tagesschau dann eben nicht, aber das war mir vorher klar. Aber das andere war auch okay. Also ich würde jetzt nie einen Take machen, wo ich nicht sage, das macht überhaupt keinen Sinn, nur denen zu gefallen. Dann sage ich, nee, das beantworte ich jetzt nicht. Aber es gibt so eine Reihenfolge, wo man weiß, das ist wie so eine Verhandlung. Dann sagt man das, was einem selbst am wichtigsten ist, sofort am Anfang. Und dann weiß man, dann werden bestimmte Fragen immer wieder in abgewandelter Form gestellt. Dann weiß man, was wollen die haben. Und dann formuliert man das so, wie man es selbst am liebsten hätte, dann ein bisschen mehr, so wie man glaubt, und so weiter und so fort. Ja, so ist das halt. Das ist ein großes Problem einfach, wenn die Tagesschau eine vorgefertigte Meinung hat und dann einfach nur noch von Ihnen sozusagen die Statements abruft, die Sie haben möchten. Und was ist das für eine vorgefertigte solange Meinung? Solange die das, was die haben wollen, für mich akzeptabel ist. Also wie gesagt, dieser Satz war für mich akzeptabel zu sagen, die haben eine Chance. Da kann ich sagen, okay, da muss ich mich nicht verbiegen. Das ist für mich nicht das Wichtigste, aber das ist okay. Wenn die kommen und ich weiß, sie wollen was von mir, was ich, also war zum Beispiel Riots in Großbritannien. Da sollte es ein Interview geben, jetzt für Tagesschau Online. Und da hatte ich vorher ein paar Radiointerviews gegeben und habe die Jungs verteidigt, die da die Unruhen gemacht haben. Und da haben sie dann kurzfristig entschieden, doch jemanden aus England zu nehmen. Die Begründung ist dann, das ist besser, wenn das jemand, der vor Ort das sehen kann. Aber ich denke, das war nicht die einzige Begründung, aber das muss er halt dann auch akzeptieren. Muss das. Aber du kannst es so lange machen, solange das, was du sagst, einen Sinn macht. Das finde ich immer noch zu verantworten. Was zu sagen, nur was Tralala ist, das gut. Dann muss er halt sagen, okay, da verzichtet er drauf, ist ja auch kein großer Verlust. Aber das ist eine Fragestellung, die stellt sich normal ja sowieso nie. Also das ist das, was ich als problematisch daran finde, ist halt, dass die Meinung erst da ist und dann wird der passende Experte gesucht. Eigentlich ist das ja umgekehrt. Ja, aber so ist das. Da darf man sich nicht drüber aufregen. Das heißt, du wirst ja auch nur gefragt, wenn ein Thema gesellschaftlich brisant ist. Das heißt, zu Großbritannien, wie schlimm die Verhältnisse sind, das hätte ich ja schon vor 2 Jahren sagen können. Aber wenn dann auf einmal die Straßen brennen, dann ist das als Nachricht interessant. Und ohne Occupy fragt natürlich keiner, wie der Widerstand gegen die Finanzwirtschaft, ob der erfolgreich sein kann oder nicht. Es muss irgendeinen Anhaltspunkt geben, damit das in die Medien kommt. So sind die Regeln der Medien. Denn deren oberster Maßstab ist Resonanz oder Quote. Ja, klar, natürlich. Das ist auch schlimm geworden. Natürlich. Aber man muss ehrlicherweise natürlich auch sagen, wir sind ja nicht die Einzigen, die Gebühren zahlen. Ich meine, es gibt auch viele Leute, die wollen wirklich Musikantenstatel sehen. Ja. Es ist bitter, aber es ist so. Ja. Das ist so wie Viva und MTV früher. Das ist. Okay, ich habe jetzt 2 Möglichkeiten. Wenn ich mich jetzt beeile, schaffe ich die S-Bahn noch, sonst habe ich noch 1/2 Stunde. Mir ist das egal. Wenn es okay ist, dann schwinge ich mich jetzt aufs Rad, dann schaffe ich das mit zum Bahnhof so gerade. Okay. Ja,